Anzeichen dafür, dass das so gewesen sein muss. Und eine Fachzeitschrift spricht davon, ungefähr 1919, dieser Akademiker sei schlicht betrogen worden von den Unternehmern. Das ist das eine. Und die weitere Frage war, Moment, ja, der Unterschied zu den Ingenieuren. Es ist also so, soweit ich verfolgen konnte, hat sich dieser Kastengeist etwas daraus zusammengesetzt, dass die Leute davon überzeugt waren, dass sie etwas ganz Besonderes gemacht haben, das kein anderer irgendwie nachvollziehen kann. Und haben daraus eine privilegierte Stellung entwickelt für sich selbst. Ich kenne mich nun bei den Ingenieuren nicht so aus, aber es scheint so, dass in dieser Extremität das bei den Ingenieuren nicht gewesen ist. Wenn Herr Siegrist Vergewerkschaftung den Begriff bringt, dann ist das natürlich mit Vorbehalten insofern zu nehmen, dass wohl eine Politisierung da war. Es ist aber noch nicht so dahingehend von mir, also ich konnte das Design noch nicht ausloten, ob das weit über, ja, in gewisse Grundsubstanzen dessen, was die Gewerkschaften in der Tat wirklich wollten, hineingeht. Also klassenkampfmäßig, was unterstellt wird, ist in den Aussagen der Chemiker selbst, die sich an der Diskussion beteiligen, einfach eigentlich nicht zu finden. Es sind, soweit ich das übersehe, jüngere Leute, die diese neuen Bünde gründen. Ob da ein Generationsproblem mit dabei ist, das weiß ich auch nicht. Also etwas deutet mir darauf hin, sehr aktiv ist ein gewisser Herr Reisennecker, und das ist der Sohn, dessen Vater war lange Jahre Vorstandsmitglied bei Höchst und hat die Firma Gersthofen gemacht. Das ist ein Werk, das man ungefähr 1906 aufbaute, und der wandert 1916 dann an die Universität ab. Ich kann es also genau nicht sagen, einfach da fehlt wieder, ich weiß nicht, wer gestorben ist während des Krieges und wer nachgerückt ist. Ich habe ungefähr Zahlen, die nachgerückt sind, aber sonst nicht. Zu Herrn Abrate, Verknüpfung zwischen Management und Kapital waren selbstverständlich da. Der eben erwähnte Vater Reisennecker hat sich eingekauft in der Firma Höchst und Herr Duisberg hat dasselbe gemacht. Er hatte also ziemlich Aktienbesitz, nachdem er abtrat. Die Kapitaleigner, sofern sie in den Vorständen waren, wandern zu gewissen Zeiten mit dem Aufsichtsrat ab. Danke. La signora Samantha. La mia risposta a Sigrist è molto breve. Sugli impiegati privati, non su quelli pubblici su cui sappiamo, ma sugli impiegati privati non sappiamo praticamente nulla. Benissimo, allora il professore può venire qua a dirmi, visto che non è pubblicato naturalmente questo. E una rilevazione sugli impiegati privati a livello nazionale esiste per il 1938, prima di quella probabilmente potrà esserci qualche studio in giro su cui non sono al corrente. E in ogni caso suggerirei di ricordare che comunque come categoria quella degli impiegati privati era ancora molto, molto ristretta in Italia. E quindi dal punto di vista della loro incidenza su una distribuzione del reddito generalmente considerata, credo che l'incidenza sia piuttosto modesta. Brevissimamente, sugli impiegati dell'industria e dirigenti, sto vedendo soltanto adesso, quindi è completamente, come dire, da giustificare il vuoto denunciato dalla professoressa Zamani, sto studiando adesso alcune carte interessanti che riguardano essenzialmente questo punto. Il padronato, cioè il capitale, la proprietà industriale, ha tentato ed è riuscita in gran parte a scindere il movimento sindacale operaio da quello possibile degli impiegati e dei quadri dirigenti. E fin dal 1919 che cioè quando si pronunciano le grandi agitazioni sindacali, è stata svolta un'azione capillare, come risulta dagli atti riservati delle, come dire, dei consigli delle associazioni imprenditoriali, un'azione capillare per impedire che si formassero delle organizzazioni sindacali degli impiegati e dei dirigenti industriali, sia tecnici che amministrativi. Questa azione è stata ovviamente appoggiata da una larghezza, diciamo così, salariale, che ha teso a favorire questi gruppi di collaboratori, non solo peraltro sotto l'aspetto salariale, in modo da appunto impedire che, sotto la spinta di rivendicazioni rese necessarie dall'aumento del costo della vita o da altri motivi, la parte impiegatizia e dirigenziale dell'industria riconoscesse come valide anche per sé quelle rivendicazioni che erano portate avanti dai gruppi operai. A quanto mi risulta, questa azione di frantumazione di un possibile fronte sindacale formato da operai, impiegati e dirigenti è perfettamente riuscito, o quasi perfettamente riuscito. Mi propongo di pubblicare tra non molto i risultati di questa ricerca. Grazie. Ich möchte hier doch die Erwägung zumindest äußern, ob es nicht vielleicht sinnvoller ist, ob nicht Herr Holz-Rehrig heute Nachmittag auf die Fragen hinsichtlich der Inflation, die Professor Abrate gestellt hat, an der Stelle der beiden Referenten am Tisch antwortet. Und dann würde ich jetzt als nächsten Herrn Schumacher bitten, seine Bemerkungen vorzutragen, die sich, wie ich annehme, zum Teil zumindest auch auf das Referat von Herrn Scherry beziehen werden. Ja, eine Bemerkung zum ländlichen Arbeitsmarkt. Sie haben das Land als Reservoir für die zurückkehrenden Soldaten hingestellt und da auch einen Vergleich für Italien und Deutschland eingebracht. Ich meine, man müsste da doch sehr stark unterscheiden, inwieweit agrarische oder industrielle Verhältnisse zu berücksichtigen sind. In Deutschland ist die Arbeitslosigkeit auf dem Land sicherlich nicht feststellbar. Im Gegenteil, zur Frühjahrsbestellung 1919 brauchte man dringend die demobilisierten Landarbeiter, um die Kriegsgefangenen, die zurückströmten, um die Greise, die Kinder und die Frauen, die im Krieg die Bestellung übernommen hatten, wieder zu ersetzen. Also vom Arbeitsmarkt ist sicherlich in dieser Zeit kein Druck auf die Löhne ausgegangen, während das wahrscheinlich in Italien ganz anders ausgesehen hat und auch in anderen agrarisch strukturierten Ländern, wie Herr Ranke eben im Gespräch sagte, in Ungarn sah das sicherlich ganz anders aus. Und man wird sicherlich auch berücksichtigen müssen, in welcher Weise die Landarbeiter entlohnt wurden. Es gibt ja die Landarbeiter, gibt es ja genauso wenig wie die Industriearbeiter. Es gab eben Landarbeiter, die mit einem größeren Teil durch Deputat entlohnt wurden, die Pachtland bekamen, es gab die Heuerleute, die Stellenbesitzer, die ihre Arbeitskraft verdienten und die Tagelöhner. Das ist ein sehr breites Feld. Und gerade in dieser Aufwächerung konnte sich der im Krieg ausgeprägte Stadt-Land-Gegensatz in der Inflation eher noch vertiefen. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Und daran anschließend vielleicht eine ketzerische Bemerkung oder und eine banale Frage an Herrn Tenfelde. Ich meine, es gab 1918/19 nicht nur keinen Erhard, obwohl es sehr intelligente Theoretiker gab, die sich für die freie Wirtschaft eingesetzt hatten, auch im Krieg, die allerdings auf der linken Seite nicht zur Kenntnis genommen wurden oder die man bewusst nicht zur Kenntnis nehmen wollte. Ich erinnere an die Konjunktur, an Richard Calver. Es gab wohl kaum einen hellsichtigeren Kritiker der Zwangswirtschaft auf der linken Seite. Ich meine, es war kein Mann der rechten Seite, aber er ist nicht zur Kenntnis genommen worden. Und es gab natürlich 1919 im Gegensatz zu 1945-49 keine amerikanische Besatzungsmacht, die hier wirtschaftspolitisch auch den Weg gewiesen hätte. Und dann noch eine Frage an Herrn Tenfelde. vielleicht ein bisschen banal. Sie sprechen in Ihrem Papier vom Ende der bürgerlichen Rechtsordnung und Herr Hunecke, Sie haben von der Normalität der bürgerlichen Gesellschaft gesprochen. Ich frage mich, was heißt das in dieser Zeit nach dem Weltkrieg, und ich würde Ihre Einschätzung der Hungerdemonstrationen, der Erntediebstähle 1919 nicht so dramatisieren. Das wird man doch lokal oder regional eingrenzen können im Industriegebiet, im Ruhrgebiet, in Mitteldeutschland, aber nicht so generalisieren. In den ostelbischen Gebieten des Großgrundbesitzes gab es diesen Erntediebstahl und diese Dinge eben doch nicht so, jedenfalls wurde das nicht so empfunden. Und man wird vielleicht auch unterscheiden müssen, wie stark das durch die Presse oder durch die Eigenberichterstattung, auch agrarische Eigenberichterstattung, aufgebauscht worden ist. Frage also, was heißt Ende der bürgerlichen Gesellschaft nach dem Weltkrieg, nach den Unruhen, Dezemberunruhen, Januarunruhen 1919 in Berlin, nach der Niederschlagung des Kapp-Putsches und der anschließenden Unruhen, der teilweise doch sehr gewaltsamen Niederschlagung von ländlichen Streiks in Mecklenburg oder Pommern. Was heißt da Ende der bürgerlichen Gesellschaft? Ich meine, ich will gar nicht abschwächen, wie Sie hier diese Konfliktakkumulation dargestellt haben, aber die bürgerliche Rechtsordnung war doch schon längst passé. Und wenn Sie das noch weitersehen, was vor dem Hintergrund von 1933, ist das, ich will nicht die bürgerliche Rechtsordnung hier in Frage stellen, nur Terminus Ende oder Normalität. Ja? Was heißt das? Ja, mit dem zweiten Teil seiner Bemerkungen hat der Schumacher bereits das Stichwort für eine zweite Diskussionsrunde gegeben. Aber ich möchte zunächst Herrn Cherry bitten, auf die ihn betreffenden Fragen zu antworten, dann weitere Fragen zu lassen, damit wir dann vielleicht doch so langsam in die Endphase unserer Diskussion eintreten können. Sono d'accordo con quanto affermato da Schumacher. La situazione italiana e la situazione tedesca per quanto riguarda il processo di mobilitazione non sono identiche, cioè fare delle comparazioni tra realtà storiche, fra Italia e Germania, non significa affermare l'identità dei processi, anzi. Probabilmente gli smobilitati della fanteria tedesca che rientrano nelle campagne possono essere assorbiti meglio, più rapidamente. In Italia, per esempio, si ricrea invece quell'eccedenza storica di manodopera nelle campagne quasi subito, e io credo che la vivacità, l'acutezza delle lotte sociali del 19-20 nelle campagne e poi la ripresa massiccia dell'emigrazione in Italia, soprattutto nel 1920, sono legate a questo fenomeno, soprattutto per quanto riguarda l'area meridionale, ma anche la padana. Un'eccedenza storica si ricrea per esempio tra i braccianti della Padana. Quindi sono d'accordo con le osservazioni che faceva. Io non ho niente da aggiungere, insomma, su questo. Da die nächste Diskussion bereits in weniger als zwei Stunden beginnen soll, muss ich doch jetzt hier für die nächsten Redebeiträge um die äußerste Kürze bitten, und ich darf einmal vorlesen, wer hier noch auf der Liste steht. Zwar die Herren Wulff, Ranzi, Frau Falchiero und dann noch die Herren Schieder und Frascani. Nur damit Sie selbst wissen, wer außer Ihnen selbst noch spricht. Also zunächst möchte ich Herrn Wulff bitten, hier seine, wie er uns angekündigt hat, allgemeine Kapitalismuskritik zu erläutern. Ja, ich meine, mir ist das natürlich sehr sympathisch, wenn wir einen großen Teil dieser Diskussion auf heute Nachmittag verlegen können, obwohl wir dann mit der Abendsitzung vielleicht schon in Bedrängnis geraten. Und dann wäre als nächster Herr Ranke an der Reihe. Ah, ja. Ich möchte zwei kurze Bemerkungen zum Frau Sanyam. Ich habe mit großen Freude dieses ganze Werk und sehr interessante Kalkulationen von Frau Sanyam gelesen. Und ich möchte nur zwei kurze Fragen stellen. Eins, wie weit in dem Reallohnkalkulation haben Sie die Arbeitslosigkeit eingekalkuliert? Weil ich meine, das ist eine sehr wichtige Frage, ob diese ganze geht für die ganze Klasse. Ja, gut. Also wie weit haben Sie Ihre Kalkulationen in Berücksichtigung der Reallöhne der Arbeiter die Arbeitslosigkeit in Betracht genommen? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, dass ich hätte gerne gewissermaßen nicht nur die Einkommenveränderungen in Besicht genommen, sondern auch die Nationalvermögens, die Veränderungen in den Nationalvermögen, weil ich meine, das hat vielleicht einen breiteren Rahmen dieser Einkommensverteilung uns gegeben. Meine dritte Bemerkung, dass Sie haben auch in der Diskussion mir einmal betont, dass selbstverständlich, wenn man über Mittelschichten spricht, dann soll man nicht über die Staatsangelegenheiten sprechen. Aber mich scheint, das ist doch richtig bei sagen, dass nicht nur Numeretur, sed ponderetur. Und das heißt, dass ich glaube, auch in den zwischen Mittelschichten, besonders wenn man die sozialen und politischen Fragen anbelangt, dann sind verschiedene Aspekte und sind gewissermaßen die Staatsangestellten, waren meistens auch in Deutschland, auch in Italien und auch gewissermaßen in Ungarn und Österreich, waren sehr in der Mittelpunkt der ganzen sozialen und politischen Umwälzung. So in dieser Hinsicht, sie haben eine spezielle, bedeutende Rolle gespielt und darum ist das die Frage ihres Lage und die Frage des Lages, des Handels etc., sie nicht dasselbe in politischen Ebene. Und noch eine Frage. Herr Tenfeld hat das aufgeworfen, dass selbstverständlich die Beschränkungen des Einkommens des Arbeiterklasse war vielleicht sehr bedeutend und sie haben vielleicht am Ende des ihres Lebensstandards gekommen. Das ist eine Seite recht, aber andere Seite, ich meine, das ist doch sehr wichtig, dass ihres Einkommen ist kleiner geworden, aber ihre soziale Lage ist nicht wesentlich geändert hätte. Aber was die Mittelschichten, ihre Soziallage hat sehr wenig, sehr bedeutend geändert und deswegen die sozialen und politischen Einflüsse sind viel wichtiger in diesem Hinsicht, weil sie haben ein neues soziales und politisches Phänomen gebracht. Und ich meine, das ist, meine Antwort wäre das für die Frage, sehr wichtige Frage, was Herr Fischer aufgeworfen hat. Ich meiner Meinung nach, die Krise, die soziale, politische Krise, was in 1919 und 1920 mit der Wirtschaftskrise in den westlichen Ländern vorgekommen waren, gewissermaßen, sie waren traditionelle Krise. Traditionelle Krise zwischen dem, ich möchte sagen, nach dem alten Pattern. Und die Krise, was mit dem Inflation gemacht hatten, das haben ein ganz neues politisches und soziales Krise veranlasst. Und ich meine, darum ist das viel größere Bedeutung und viel größere Auswirkungen als die traditionelle Krise, was geht meistens mit dem traditionellen Pattern, das heißt, die Arbeiter haben selbstverständlich weniger Einkommen und selbstverständlich auch fast in den ganzen Gesellschaft hat gewissermaßen eine Einkommensschränkung, aber nicht eine große soziale, politische Verwaltung. Also die Mittelschichten, wenn Sie sehen, die Mittelschichten in England oder in Frankreich, sie waren nicht so weit in der Politik und in der Soziallage gestürzt, als in diesen Ländern, wo die Inflation war. Und ich glaube, das hat eine sehr große politische und soziale Bedeutung. Was die wirtschaftliche Frage anbelangt, da kommen wir noch Nachmittag zurück mit Herrn Holzfeldt zu diskutieren. Und danke. Herr Parola als Professor Feldmann. Nur ganz schnell zu diesen normalen Krisen und nicht normalen Krisen. Ich glaube, dass die Rahmenbedingungen nach 1918 waren doch was anderes, die politischen Rahmenbedingungen, als früher. Das heißt, eine normale Krise, ja, aber es gab erstens die große Oktoberrevolution und zweitens den Versailler Vertrag. Und ich glaube, dass das hat doch eine erhebliche Differenz gemacht, also in die Rahmenbedingungen, in die man also die wirtschaftlichen Verhältnisse behandeln konnte. Und daher gab keine normale Lösung im alten Stil wie früher, also mindestens nicht für Deutschland und für Österreich. La signora Falchiero non c'è? Non la vedo. Ah sì. Perché io ho l'impressione che il suo intervento si riferisce anche alla relazione della signora Zamagno, no? Ah sì, in questo caso è meglio che lei parla prima della sua risposta. Io cercherò di essere brevissima. Volevo dare un contributo molto modesto alla relazione della signora Zamagni, che io peraltro condivido. Il mio contributo è questo: nella categoria dei possessori di titoli pubblici, che è una categoria che, come diceva Zamagni, vede ridurre il proprio reddito, ci sono anche le grandi banche italiane, i grandi istituti di credito, i quali alla fine del 21 hanno praticamente immobilizzati in buoni del tesoro e in titoli di debito pubblico una grossa quantità di capitale. È vero che in questo periodo i depositi bancari continuano ad aumentare, perché evidentemente la gente non sa altrimenti cosa farsene del denaro, però è anche vero che via via che le banche non riescono a piazzare questi debiti pubblici, come non riusciranno a piazzare in gran parte le nuove emissioni di azioni e di obbligazioni che vengono fatte in questo periodo, si ritrovano con un margine di profitto decrescente rispetto a un investimento di questo tipo. Si ritrovano anche però, e credo che questo sia un elemento che va tenuto presente, con un maggior potere nei confronti della Banca Centrale, della Banca d'Italia, e questo potere per esempio verrà fatto pesare dalla Comit alla fine del 21, proprio giocando sulla quantità di titoli pubblici posseduti. Io credo che sia un elemento che vada tenuto in qualche modo presente, perché la categoria di coloro che vedono diminuito il proprio reddito e il proprio potere è una categoria che poi peserà molto nella scelta del fascismo. Ich halte es für besser, dass auch die beiden letzten Diskussionsredner in äußerster Kürzung, vielleicht zunächst Herr Fascani, dann Herr Schieder, ihre Fragen hier stellen. Sie können auch schon beide vorkommen, um das zu beschleunigen, und dass dann die direkt angesprochenen Relatoren ihre Antwort geben. Sì, io voglio molto brevemente, io pure condivido l'impostazione della collega Zamagni, perché mi sembra che allo stato attuale delle nostre conoscenze sia l'unica possibile, nel senso che non abbiamo riscontri molto precisi su base locale o anche magari regionale. Però nello stesso tempo mi sento forse di introdurre un elemento di osservazione su questo tema famoso delle classi medie, che poi è un punto di integrazione con la storiografia politica, mi sembra, e che va forse un punto di integrazione che va evidenziato. Che cosa voglio dire? Voglio dire che se noi ci atteniamo alle figure della distribuzione del reddito, e quindi alle figure anche, diciamo, all'interno di queste classi medie, che, di professionisti oppure impiegati, grosso modo possiamo concludere che ci sono differenze di fortune e differenze di status. Se però per un istante astraiamo dal periodo che stiamo considerando, voglio dire il 1914-22 grosso modo, per riferire un po' l'angolazione all'età precedente e al sistema degli equilibri sociali che regolava il sistema politico e sociale italiano, ecco che allora forse il discorso diventa diverso. Voglio dire che, lo ha ricordato per esempio Maier in un suo studio comparativo sull'inflazione, lo Stato, e qui per esempio facciamo riferimento alla burocrazia, con l'inflazione non è più la stessa cosa, non è più un osservatore o un regolatore degli equilibri sociali, ma diventa lui stesso un coinvolto, un protagonista. Ecco, Nello stesso tempo, se facciamo riferimento preciso al sistema degli equilibri sociali della età precedente all'inizio del conflitto, noi vediamo che le classi medie italiane giocavano un ruolo molto diversificato. Che cosa voglio dire? Per esempio i professionisti, per esempio la piccola borghesia impiegatizia, certe fasce di questi professionisti e piccola borghesia impiegatizia reggevano, consentivano la struttura del consenso sociale. I medici condotti, i maestri, che non sono professionisti, nel senso che non sono capaci, non sono in grado di adeguare i loro redditi con l'inflazione, rimangono certamente colpiti. Un'osservazione per esempio sui medici, cerco di essere breve, i medici in Italia sono per il 50% al momento della prima guerra mondiale inseriti nella fila della pubblica amministrazione, come mi pare in Germania, secondo un recente studio uscito su Gesellschaft, cioè sono medici condotti. Ecco, l'altro 50% non è capace di monetarizzare le proprie prestazioni, ma risulta probabilmente ancora inserito in un sistema di dipendenza economica, cioè sono benestanti. Molte volte, cioè, e questo è un problema tutto aperto che noi stiamo studiando ma che ancora non è stato tradotto in ricerche scritte, non dobbiamo aspettarci quindi sotto la parola professione un'idea moderna di questo tipo. Nello stesso tempo queste fasce sociali hanno un ruolo importantissimo nel tenere congiunto praticamente il sistema economico e sociale del paese. A mio avviso lo hanno, è stato già messo in evidenza in alcune ricerche, ricordo quella per esempio di Paolo Macri sui ceti di frontiera, e con questo chiudo, anche perché riprenderò magari oggi altre osservazioni. Mi sembra che questo tipo di angolazione nello studio dell'inflazione va tenuto presente. Ma essere breve non significa parlare più velocemente. Ich möchte eine Frage an Herrn Tenfelde richten. Mich überzeugt seine Grundthese, dass die Inflation eine soziale Systemkrise gewesen sei, sehr wohl, auch ungeachtet der wirtschaftsgeschichtlichen Einwände, die Herr Holz-Rehrig selbstverständlich erheben kann, weil die Daten gegen manches sprechen. Ich bin doch mit mir im Laufe der Diskussion aber nicht darüber klar geworden, welche, sagen wir mal, politikwissenschaftlichen Konsequenzen Sie aus dieser Systemanalyse ziehen. Sie sprechen von gestärkter Macht des Proletariats, die sich in den Maßnahmen kollektiver Selbsthilfe geäußert hätte. Ich würde eher sagen, das ist die Ohnmacht des Proletariats, die sich darin geäußert hat. Und diese würde ich auch mit Italien vergleichen wollen, wo eben die Occupation delle Fabbriche und die Occupation della Terra die Ohnmacht des Proletariats demonstriert hat und nicht die Macht des Proletariats. Man kann darüber auch streiten, aber darüber wird auch diskutiert. Und wenn ich Ihr Papier lese, sehe ich auch, dass Sie selber unsicher sind, wohin Sie die politische Deutung richten sollen. Einmal sollen diese kollektiven Maßnahmen um Penzberg und Umgebung dem bayerischen Separatismus gedient haben, dann sollen die proletarischen Hundertschaften davon alimentiert worden sein, obwohl Sie dann auch wieder sagen, die KPD hat sich zweideutig verhalten oder bewusst mehrdeutig von Putschismus und etwas sprechen. Die Frage ist, ist dies nicht gerade ein Zeichen des Auseinanderdriftens gewesen von politischer Aktion und politischer und populistischer Aktion, möchte ich mal so ausdrücken, als die man vielleicht diese Aktionen, Massenaktionen beschreiben könnte? Jetzt möchte ich auf jeden Fall noch Frau Zamagni und Herrn Tenfelde das Wort einmal geben, weil sie wiederholt direkt angesprochen worden sind und dem Gutdünken der anderen Relatoren anheimstellen, ob sie noch ein Schlusswort sprechen wollen oder nicht. Ma rispondendo al professor Ranchi, dirò che nella serie sui salari industriali e agricoli ovviamente la disoccupazione non è tenuta presente, perché quelli sono salari giornalieri per chi lavora ovviamente, mentre nelle mie altre due tabelle finali relative alla distribuzione del reddito sì, ho tenuto conto della disoccupazione, innanzitutto nel numero degli occupati, questo nel settore industriale, non in quello agricolo, e secondariamente nella remunerazione che ho abbassato di percentuali anche notevoli per tenere appunto conto della sottoccupazione e disoccupazione. Per quanto riguarda la seconda domanda in relazione al patrimonio nazionale, già è proprio qui non abbiamo un lavoro. Io stessa ho tentato in un'altra pubblicazione di stimare la ricchezza nazionale privata, per quello che questo sia possibile, sulla base di stime ancora di Gini e di altri illustri statistici italiani del passato, ma sono naturalmente tentativi un po' imprecisi. Non c'è dubbio che in un periodo di inflazione il patrimonio anche di coloro che hanno un reddito magari che continua a salire può essere decurtato, nella misura in cui questo patrimonio è un patrimonio detenuto sotto forma liquida o sotto forma di titoli di Stato o anche sotto forma di azioni, come ho detto nel testo del mio lavoro. L'ultima questione, quella in relazione alle classi medie, che poi è stata sollevata anche dal professor Frascani, mi sembra particolarmente interessante sentire che finalmente si è messo il punto sulla questione che queste classi medie sono molto diversificate e quindi abbiamo bisogno veramente di studi specifici prima di poter giungere ad una conclusione generale. Purtroppo in Italia finora, e certamente il professor Adrate sarà una delle felici eccezioni quando pubblicherà il suo lavoro, abbiamo sempre parlato di classi medie avendo in mente l'impiegato statale e praticamente nient'altro, il che mi sembra veramente un po' irrealistico. La mia conclusione stessa che ho dato è sulla linea, tuttavia, di quella del professor Ranchi, anche se ancora sappiamo poco sull'andamento effettivo dei redditi di queste varie componenti della classe media, tuttavia non pare dubbio che una certa qual perdita di status, di posizione sociale, che sia stata, e d'altra parte che gli impiegati pubblici avessero un ruolo abbastanza strategico nel montare una opposizione dato la loro perdita di potere d'acquisto. Grazie. La parola a Herr Schumacher, es mag sein, dass ich dramatisiert habe. Ich glaube auch, dass ich das Problem der Quantität nicht gelöst habe, welchen Umfang diese Bewegungen angenommen haben, wie viele es gewesen sind, wie viele Menschen sie erfasst haben, auch präzis zu sagen, welcher Sozialstruktur sie gewesen sind. Die Dramatisierung stammt nicht von mir, sie steht in den Quellen. Und die Hinweise auf die Behandlung der Ernährungsfrage im Reichskabinett und in den einzelstaatlichen Kabinetten auf der Hagener Konferenz, ein Sonderfall werden Sie sagen, ganz recht, trotzdem, diese Hinweise sind Dramaturgie genug, wenn man auch sagen kann, dass auch diese Dramaturgie in ihrer Zeit politischen Zwecken genügen musste. Ich stimme Ihnen dazu. Nur wenn ich nach Sachsen schaue, dann waren die sozialen Unruhen dieser Zeit unmittelbarster Gegenstand von Innenpolitik. Das Gleiche gilt für Hamburg. Für das Ruhrgebiet sowieso in ganz bestimmter Weise. Und Sie schließen Ostelbien aus. Oberschlesien war ein Unruheherd ersten Ranges mit Dutzenden von Toten bei Massenaufläufen, natürlich im Industriegebiet, aber doch mit Auswirkungen auf das Land. Die Raubzüge der Arbeiter gingen auf das Land, und zwar in hellen Scharen. Ich habe in der Tat geschrieben, dass der übergesetzliche Notstand als Massenerscheinung das Ende der bürgerlichen Rechtsordnung müsste einläuten. Wenn Sie nach Sachsen schauen, so finde ich es in der Tat ein rechtsstaatlich äußerst fragwürdiges Vorgehen, Rechtsordnung durch Amnestie zu korrigieren. Das ist eine überaus fragliche Angelegenheit, die ich für sehr umstreitbar halte und die also möglicherweise ein Notstand über dem Notstand sein kann. Ich möchte allerdings das mit der bürgerlichen Rechtsordnung auch nicht so weit ziehen, wie Sie es mir unterstellen. Für so zentral halte ich es auch nicht. Mir lag natürlich daran, eine andere Konfliktlinie, die bisher meines Erachtens unterbelichtet worden ist, gegenüber dem Verteilungskonflikt in der Inflation doch stärker hervorzuheben. Und das, glaube ich, war erforderlich. Herrn Ranke kann ich nur sehr stark zustimmen, auch insoweit, als diese Frage auf Herrn Fischer hinleitet. In der Tat, die Statusveränderungen in den Mittelschichten sind politisch wahrscheinlich von größerer Bedeutung als die sehr gelinden Statusveränderungen innerhalb der Arbeiterschaft. Wenn man unten ist und unten bleibt, da verändert sich nicht viel, auch in der politischen Entscheidungsmöglichkeit. Ich möchte aber doch darauf hinweisen, dass einige Gegensätze in der Inflation neu formuliert sind. Das ist beispielsweise der Stadt-Land-Gegensatz. Und das ist sicherlich auch die Kluft zwischen unterer Mittelschicht und Proletariat, die bei Herrn Feldmann so schön zentral steht. Herr Professor Schieder fragt nach Macht und Ohnmacht des Proletariats. Wenn Sie mir erlauben, daran zu erinnern, dass die Beutezüge des Proletariats auf das Land in den unmittelbaren Wochen der Revolution, vor allem im Jahre 1919, zwei Funktionen hatten, vielleicht reicht das dann zur Antwort. Erstens hatten sie die Funktion, sich Nahrungsmittel zu verschaffen, und zweitens hatten sie die Funktion, die Landbevölkerung von der erfolgten Revolution in Kenntnis zu setzen. Man kann das sehr deutlich daran sehen, dass diese Beutezüge oft mit Musikbegleitung vorgenommen worden sind, dass diese Beutezüge sehr planvoll zu einzelnen ländlichen Zentren gingen, sich dort dann aufteilten, truppweise, und die Musik ließ man durch das Dorf marschieren. Macht und Ohnmacht des Proletariats kann ganz eng nebeneinander liegen. Und ich weiß nicht, ob die Frage so richtig in den Griff gekommen ist. Aber Sie haben natürlich recht, mich nach den politikwissenschaftlichen Konsequenzen zu fragen. Nur müsste ich dann stärker Organisationsgeschichte betrieben haben, Verbandsgeschichte betrieben haben, wo vielleicht noch manches im Argen liegt für diese Jahre. Das habe ich hier nicht tun können. Dankeschön. Ja. Herren, wir werden uns im Laufe des heutigen Nachmittags über das Gesamtproblem Währung, Außenhandel, Geld und Fiskalpolitik in Deutschland und Italien etwa 1918 bis 1922, 23 unterhalten. Ich stelle mir das so vor, dass ich Ihnen zunächst die Beiträge hier charakterisiere, mehr oder weniger lang. Das werden Sie sehen, manches fällt ein bisschen länger aus, zum Beispiel im Fall von Herrn Henschel, weil da enormes Faktenmaterial dargeboten wird. Manches vielleicht etwas kürzer, weil man Probleme dann eher zusammenfassen kann. Ich werde Ihnen auch den Beitrag von Herrn Bonelli kurz präsentieren. Herr Bonelli ist, wie Sie wissen, leider durch Krankheit verhindert, ist aber einer der besten oder der beste Spezialist für monetäre Fragen in Italien der Giolitti-Ära und der 20er Jahre. Er schreibt momentan an einer Biografie des Notenbankgouverneurs Stringer, der ja damals die dominierende Figur war. Herr Bonelli hat mir gestern seinen Beitrag übersandt und ich versuche ihn eben noch einzubauen. Er wird sich in mancher Beziehung mit dem Beitrag von Herrn Frascani treffen und ich glaube, dass wir dann auch von dieser Basis ausgehend diskutieren können. Natürlich bekommt Sie Bonelli immer nur über mich vermittelt und es ist durchaus möglich, dass Sie dann den Originalton vermissen, aber da müssen wir eben versuchen, dass ich hier eine möglichst getreue Wiedergabe seiner Vorstellungen Ihnen liefere. Ich stelle mir also vor, dass ich Ihnen die Sache zuerst präsentiere, dann werde ich versuchen, einige Probleme direkt aufzugreifen und vorzuschlagen, dass wir hierüber vielleicht diskutieren, was die folgende längere Diskussion aber nicht unbedingt präjudizieren sollte. Und dann werde ich jeden meiner Beisitzer bitten, mich eventuell zu korrigieren, so wie es Herr Hunecke heute Morgen auch getan hat, mich zu korrigieren oder zu ergänzen, sich aber in diesem Falle doch relativ kurz zu fassen. Es handelt sich bei diesem Thema, das wir uns für heute Nachmittag vorgenommen haben, um ein übergreifendes Problem. Nicht nur oder gerade nicht, weil es genügen würde, den der klassischen oder der neoklassischen Schule der Volkswirtschaftslehre so vertrauten Geldschleier einfach wegzuziehen und dann darunter eben die Warenbewegung und den Austausch von Menschen, von beispielsweise das Problem der Emigration wiederzufinden. Und übergreifend ist es auch nicht, weil so typisch bilaterale Themen behandelt werden wie der deutsch-italienische Außenhandel. Der wird ja hier nur am Rande eine Rolle spielen. Wir haben keinen eigentlichen Beitrag dazu. Mir scheint er übergreifend deshalb, weil bei Problemen, die sich mit Währungspolitik, mit Außenhandelspolitik beschäftigen, von vornherein ein direkter Zusammenhang zwischen nationalen Vorgehensweisen besteht. Direkter, als wenn wir zum Beispiel Sozialpolitik oder Binnenhandelspolitik untersuchen. Das sind, glaube ich, völlig einleuchtende Tatsachen. Und wir wollen versuchen, diesen Zusammenhang eben vor dem Hintergrund der weltwirtschaftlichen Verflechtung, die Herr Fischer uns am Mittwoch vorgeführt hat, nochmals aufzugleichen. Dass es hier eine engere internationale Interdependenz gibt als bei anderen Themen, bedeutet allerdings nicht, dass die Probleme für die Forschung dann leichter sind. Jeder von Ihnen, der mit Außenhandelsdaten zu tun hatte, Herr Henschel beispielsweise, oder der mit internationalen Kapitalbewegungen, vor allem kurzfristiger Art, zu tun hat, wird mir bestätigen, dass es kaum Schwereres gibt, als hier Statistiken verschiedener Länder überhaupt auf einen vergleichbaren Stand zu bringen oder solche Kapitalbewegungen überhaupt identifizieren zu können. Ich glaube, damit wären wir schon beim Beitrag von Herrn Henschel, der sich eben mit dem Problem des deutschen Außenhandels beschäftigt, aber dabei weiter ausholt, also nicht nur die unmittelbare Nachkriegszeit einschließlich der deutschen Sonderentwicklung der Hyperinflation bis Ende 23 behandelt, sondern schaut, dass er bis zum Beginn der Weltwirtschaftskrise vordringt, weil er auf diese Weise eben nur die strukturellen Verschiebungen mit reinbringen kann, die bei einer 2- bis 3- bis 4-jährigen Betrachtung unter den Tisch fallen würden. Er geht also aus von einer Gesamtentwicklung des deutschen Außenhandels 1920 bis 1929 und stellt zunächst fest, dass der Einfuhrüberschuss der Jahre 1919 bis 1922 meist willentlich überschätzt worden ist von deutschen Fachleuten, die versucht haben, hier auf die Reparationsverhandlungen Einfluss zu nehmen, indem sie die Lage der deutschen Volkswirtschaft möglichst prekär und eben die Außenhandelsbilanz als möglichst defizitär geschildert haben. Es hat wahrscheinlich ein Defizit, das die Vermutung von Herrn Henschel nicht von 2,5, sondern höchstens von 1,5 Milliarden im jährlichen Durchschnitt gegeben. Er geht dann weiter und untersucht die Exportquote, das heißt den Anteil der Exporte am Sozialprodukt, stellt fest, dass dieses 1913 habe sie bei 19,3% gelegen, 1925 bei 13,8%, 1928 dann wieder bei 14,4%. Der Vorkriegswert wurde nie erreicht. Hier würde ich mir eine kritische Bemerkung erlauben. Ich glaube nicht, dass 1913 ein günstiges Vergleichsjahr ist, denn 1913 war eben ein besonders konjunkturell so günstiges Jahr, dass die Außenhandelsquote für dieses Jahr höher liegt über den Wert beispielsweise der Jahre 1908 bis 13, wenn wir 6- oder 5 Jahresdurchschnitte nehmen. Aber da wird sich Herr Henschel sicher gleich zur Wehr setzen. Bemerkenswert ist in seiner Schilderung, er schildert dies als bemerkenswert, der kurzfristige Aufschwung der Fertigwarenausfuhr im Jahre 1922. In diesem Jahr hat die Industrieexportquote, das heißt der Anteil der Fertigwarenausfuhr an der freilich absolut verminderten Fertigwarenproduktion sogar höher als im Jahre 1913 gelegen. Er geht dann über zu den Einfuhren und schildert die bemerkenswerte Höhe dieser Einfuhren im Lebensmittelsektor im Jahre 1921, wahrscheinlich aber auch schon 1920 und 1919, da gab es dann die US-Hilfslieferungen. Dafür sind aber, so wie er es schildert, die Daten nicht zuverlässig genug. Im Übrigen, das sollte ich vielleicht noch nachfragen, versucht er eben bei der Auswahl der Jahre, was die Jahre 1919 und 1923 auf jeden Fall rauszulassen. Und seines Erachtens sind nur die Statistiken der Jahre 1920 und 1922, wenn ich mich recht erinnere, verlässlich genug, um überhaupt strukturelle Vergleiche wagen zu können. Die Lebensmitteleinfuhren haben aber 1922 bereits einen starken Rückgang erlitten. Bei den Ausfuhren, um darauf zurückzukommen, lässt sich dann ein starker Rückgang der Agrarausfuhren eben in diesen Jahren und der Rohstoffexporte feststellen. Das ist nicht weiter verwunderlich. Wie wir sahen, war der Nahrungsmittelbedarf enorm hoch in den ersten Jahren nach dem Krieg. Und bei den Rohstoffexporten spielten eben zum Beispiel der Verlust von wichtigen rohstoffproduzierenden Regionen wie Elsass-Lothringen oder Oberschlesien eine Rolle. Dazu kommen dann Reparationslieferungen in Natura, denken Sie an die Kohlenlieferungen, beispielsweise an Frankreich und Italien. Er nimmt dann anschließend, muss hier natürlich immer stark verkürzen, eine Analyse nach Gütergruppen vor und unterscheidet zwischen agrarischen Produkten, Rohstoffen und Halb- und Fertigwaren und stellt fest, dass bei den agrarischen Produkten der chronische Überschuss vor und nach dem Ersten Weltkrieg fortbestanden hat. Der chronische Importüberschuss, dass nach 1918 aber zwei Höhepunkte zu verzeichnen sind. Der eine schon geschildert, 1920-21, der andere dann 1924-25. Zugleich lassen sich in diesem Bereich Strukturveränderungen feststellen in Richtung auf höherwertige Produkte, also vor allem tierische Produkte, Öl, Früchte und Südfrüchte, die auch nach 1925, als die Gesamtagrareinfuhr stagniert bzw. zurückgeht, sich nicht entscheidend mehr verändern. Ich glaube, das sollte man vielleicht dazu noch sagen, das könnte man durchaus als Indikator für ein gewachsenes durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen in den 20er Jahren werten. Also ich würde das jedenfalls tun, vielleicht stimmt mir Herr Henschel dazu, das können wir ja nachher dann noch feststellen. Bei den Rohstoffen war der Export vor 1914 bereits nicht sehr umfangreich und wurde danach noch geringer, unter anderem wegen der schon erwähnten Reparationslieferungen an Kohle vor allem. Bei den Importen an Rohstoffen lässt sich eine ausgesprochene Konjunkturabhängigkeit feststellen. Auch dies nicht ausgesprochen verwunderlich. 1920 lagen sie nur bei einem Viertel des Vorkriegswertes. 1921-22 lässt sich dann im Zuge dieses Booms, dieses deutschen Sonderbooms des Jahres 1921-22 ein deutlicher Anstieg verzeichnen. 23-24 Ruhrkrise und Wirtschaftskrise des Jahres 24 eine erneute Schrumpfung, danach wieder eine Ausweitung. Nach Meinung von Herrn Henschel hat die Rohstoffzufuhr aber schon vom Jahre 1921 für die Bedürfnisse der deutschen verarbeitenden Industrie ausgereicht. Er wendet sich dann den einzelnen Gruppen zu und stellt fest, dass bei den textilen Rohstoffen eine Schrumpfung stattgefunden hat, nicht zuletzt durch Importsubstitution in den, heute wird man sagen, Entwicklungsländern, Lateinamerika, Japan beispielsweise. Und dann bringt er das will ich Ihnen nicht vorenthalten, ein Zitat der Enquete-Kommission. Sie wissen, er zitiert diese Enquete-Kommission, diese Untersuchung durchgeführt hat. Das war das Institut für Weltwirtschaft in Kiel, das der Meinung ist, dass der Rückgang bei der Gesamteinfuhr an textilen Rohstoffen, vor allem Baumwolle und Wolle, unter anderem auf die Frauenemanzipation zurückzuführen sei, weil jetzt leichtere, kürzere und stoffärmere Kleider produziert worden seien. Ich würde nachher an Herrn Henschel die Frage stellen, ob es ihm gelingt, in einer weiteren Untersuchung eventuell hier eine Korrelation festzustellen zwischen Länge der Röcke und fortschreitender Emanzipation. Vielleicht lässt sich hier auch ein regelmäßiger Zyklus identifizieren. Jedenfalls scheint es mir interessant zu sein, dass solches in offiziellen Enqueten ernsthaft erwogen wird. Es gibt dann Rohstoffe, deren Einfuhr im Vergleich zur Vorkriegszeit stagniert, vor allem Eisen, Blei und Zink, und eine Einfuhr von Rohstoffen, deren Bedarf wächst. Das ist der Bedarf der relativ jungen Industrien, Elektroindustrie, Automobilindustrie, Maschinenbau, die neue Rohstoffe benötigen, Bauxit, Kupfer, Mineralöl, Kautschuk, und gerade auf diesem Gebiet ist die deutsche Volkswirtschaft eben hat fast kein eigenes Produktionspotenzial aufzuweisen. Insofern steigt die Abhängigkeit der deutschen Volkswirtschaft, was diese Rohstoffe betrifft. Was die Definition der Abhängigkeit betrifft, wollen Sie sich nicht festlegen, Herr Henschel. Ich glaube aber, dass man darüber mal diskutieren müsste, wie man Abhängigkeit definiert. Ich behaupte nicht, hier irgendeinen Idealvorschlag zu haben, aber ich glaube, dass das mindestens diskussionswürdig wäre. Die dritte Gruppe wären Nahrungsmittel und halb und Fertigwaren industrieller Provenienz. Natürlich ist klar, dass besonders vor 1914 das hohe Defizit bei der Einfuhr von agrarischen Produkten, bei der Einfuhr von Rohstoffen durch diese Fertigwarenexporte zu einem hohen Teil nicht völlig gedeckt wurde. Deutschland hatte ja immer eine negative Handelsbilanz, eine strukturelle negative Handelsbilanz, die schon seit der Mitte der 1880er Jahre, wahrscheinlich auch schon zuvor, aber eben da setzt erst eine verlässliche Handelsstatistik ein. Gerade dieser Erfolg der Ausfuhr von Industrieerzeugnissen war nach 1918 nicht mehr so ohne weiteres gewährleistet. Hier zeigen sich branchenmäßig genau definierte Schwächen, darauf brauche ich jetzt im Einzelnen nicht hinzuweisen, das hat Herr Henschel jeweils detailliert gemacht. Er zeigt allerdings, dass 1921/22, und das müsste uns in diesem Zusammenhang interessieren, dieser deutsche Sonderboom auf seines Erachtens auf zwei Faktoren zurückzuführen ist. Erstens auf die Anknüpfung an Vorkriegslieferungen und Abnehmergewohnheiten. Also ich könnte Ihnen hier Beispiele nennen aus Italien, Beispiele, die ich selbst studiert habe, dass eben Anlagen, die 1914 geliefert wurden, jetzt vollendet werden mussten, zum Beispiel im Telefonsektor, im Fernmeldewesen. Und die andere Ursache dieses Exporterfolges 1921/22 ist seines Erachtens in der überraschend hohen Nachfrage der neutralen Staaten zu suchen, also Skandinaviens und der Niederlande, die über Marktguthaben verfügen, die sie jetzt flüssig machen können und die aufgrund des günstigen Wechselkursverhältnisses jetzt das Interesse haben, hier aus Deutschland beliefert zu werden. Wobei natürlich in dem Fall anzumerken ist, dass diese Länder nicht so stark substituiert haben wie Großbritannien oder die Vereinigten Staaten, zum Beispiel im Bereich der Tierfarben. Die hatten es nicht nötig, sie waren ja nicht in dem Maße auf eine autarke, in Anführungsstrichen, Entwicklung während des Krieges ausgerichtet. Während im weiteren Verlauf der 20er Jahre gewisse Gütergruppen, zum Beispiel im Textilsektor, zurückgingen, andere stagnierten, vor allem Produkte der Eisen- und Stahlindustrie, gab es nach 1925/26 dann einen eindeutigen Aufschwung bei den in Anführungsstrichen neuen Industrien, Maschinenbau, Elektroindustrie, chemische Industrie, neu waren sie vielleicht in den 1890er Jahren, jetzt nicht mehr. Trotz gewisser Erfolge auf dem Weltmarkt ist aber, und darüber haben wir uns ja in den letzten Tagen mehrmals unterhalten, die dominierende Stellung gebrochen. Ein Problem, das zu diskutieren wäre, wie weit hätte Deutschland überhaupt seine dominierende Stellung, zum Beispiel bei Tierfarben, auch ohne Ersten Weltkrieg aufrechterhalten können. Ich meine, es liegt nahe zu vermuten, dass im Laufe der Jahre hier einiges abgebaut worden wäre, vor allem von Seiten der US-amerikanischen Industrie, wo also der Substitutionsdruck zunächst nicht direkt durch den Krieg hervorgerufen wurde, das heißt durch die Erfordernisse der Verdrängung der deutschen Konkurrenz. Man war sicher 1915 dann abgeschnitten, das war schon ein Motiv. Insgesamt stellt Herr Henschel fest, habe es, hier wird allerdings dann in seiner Untersuchung eine neue Kategorie eingeführt, ich habe da einige Schwierigkeiten, er unterscheidet jetzt zwischen Investitionsgütern und beispielsweise Konsumgütern, das ist natürlich legitim und nötig, aber vorher wurde nach anderen Kategorien unterschieden, sodass er jetzt praktisch das Bewertungskriterium ändert. Insgesamt hätten sich jetzt bei der Investitionsgüterindustrie Erfolge eingestellt, vor allem nach 1925. Er wirft aber, und stützt sich hier natürlich auf zeitgenössische Aussagen und auf Statistiken, der Industrie der langlebigen Konsumgüter ein relatives Versagen vor. Er sagt also, hier hat die deutsche Industrie nicht dieselbe Dynamik vorgewiesen wie in den anderen Sektoren. Ich würde ihn fragen, was versteht er unter langlebigen Konsumgütern? Mir fällt ein in diesem Zusammenhang Automobile. Heute wird man von Fernsehapparaten und Waschmaschinen reden. Das war damals noch nicht der Fall. Das würde mich mal interessieren. Vielleicht kann er uns das noch sagen, was er hier konkret drunter versteht. Es gibt Länder, die in dieser Zeit hier eindeutige Erfolge aufzuweisen haben. Denken Sie an die britische Automobilindustrie in den 20er und 30er Jahren, was ganz dem traditionellen Bild der britischen Stagnation widerspricht. Schließlich nimmt Herr Henschel eine Gliederung nach Ländern und Regionen vor und stellt fest, dass hier längerfristig im Vergleich zur Vorkriegszeit keine tiefgreifenden Verschiebungen zu beobachten seien. Abgesehen von einer Verschiebung, die kurzfristiger Natur ist, in der unmittelbaren Nachkriegszeit 1920 bis 1922, als beim Export, wie schon erwähnt, die ehemals neutralen Länder sich einen erheblichen Anteil sichern. Und beim Import, vor allem handelt es sich jetzt um die schon erwähnten Lebensmittel, die USA eine vorübergehend dominierende Stellung einnehmen. Der langfristige Ausfall Russlands ist allerdings ein Datum, das wahrscheinlich, aber hier hat er, glaube ich, keine klare Stellung bezogen, wahrscheinlich, weil es einfach nicht möglich ist, durch den Durchlieferung nach Südosteuropa zumindest partiell ersetzt werden konnte. Der Vorkriegsanteil am Welthandel war jedenfalls nicht wieder erreicht. Er lag 1913 bei 13%, 1925 nur noch bei 8%. Ich habe jetzt die Daten von 28 nicht. Ich nehme an, dass er wieder auf 9-10% dann angestiegen ist. Interessant, das würde ich Ihnen noch empfehlen, wenn Sie einen kurzen Blick in den Beitrag werfen wollen, auf Seite 38 die Tabelle, die zeigt, wie eben die Anteile des deutschen Außenhandels in verschiedenen Staaten sich zwischen 1913 und 1928 entwickelt haben. So viel also zum Beitrag Henschel, bei dem ich mich ziemlich ausführlich hier verbreitet habe, weil ich meine, dass dieser Beitrag eben eine ausführliche Behandlung verdient, schon aufgrund der Masse an Daten, die uns hier dargeboten werden. Ich möchte jetzt zum Beitrag von Frau Falk-Kehrer übergehen, die sich beschäftigt mit dem Problem des Ansaldo-Konzerns und der Banca Italiana di Sconto in den unmittelbaren Nachkriegsjahren. Das ist ein außerordentlich interessanter Artikel, weil er eben neue Quellen oder zumindest überwiegend neue Quellen auswertet und weil er versucht, diese Finanztransaktionen, diese Kämpfe innerhalb industrieller und Bankgruppen chronologisch einfach mal in eine gewisse Ordnung zu bringen. Dass es Anfang der 20er Jahre hier heftige Kämpfe gab, das ist inzwischen zum Allgemeingut der italienischen politischen und der Wirtschaftsgeschichte geworden. Aber wie es sich konkret vollzogen hat, darüber wissen wir eben in vieler Beziehung noch nicht genügend. Sie fängt an mit einer kurzen Schilderung der Gründung der Banca Italiana di Sconto. Sie wissen vielleicht, dass bis 1914 der Sektor der italienischen Geschäftsbanken, also Banke di Credito Ordinario, dominiert wurden von einem Duopol von zwei großen Banken, der Banca Commerciale Italiana und dem Credito Italiano, beide gegründet 1894-95, zum Teil mit deutschem Kapital, das aber dann später keine entscheidende Rolle gespielt hat. Entscheidend war aber, dass meines Erachtens das Modell der deutschen Universalbank, dem diese Banken bis auf Kleinigkeiten, glaube ich, nachweisen zu können, auch entsprochen haben. Das ist nicht nur entscheidend für diese beiden Banken, es ist eben auch entscheidend, weil die folgenden Gründungen nach demselben Muster, wenn auch nicht mit demselben Erfolg, vorgenommen wurden. Sie haben dann eine allmähliche Infragestellung dieses Duopols durch Gründung neuer Banken. Der Società Bancaria Italiana, des Banco di Roma, eine ältere Bank, die aber sich erst in dieser Zeit entsprechend entwickelt. Und sie haben dann zu Beginn des Ersten Weltkrieges praktisch vier Banken. Freilich ist das Duopol, das führende Duopol, noch nicht in Frage gestellt, weil die beiden Nachkömmlinge es durch allzu riskante Kreditpolitik und durch die fehlende internationale Abstützung versäumt haben, sich dieselbe solide Stellung zu verschaffen. In dieser Situation tritt jetzt die Banca Italiana di Sconto ein, eine Gründung, die ältere Gründungen zusammenfasst, zum Beispiel die Società Bancaria Italiana, dann eine zuvor gegründete Società Italiana di Credito Provinciale, beide mit französischer Kapitalbeteiligung. Aus diesen beiden Banken wird dann Anfang 1915 eine neue Bank gemacht, die Banca Italiana di Sconto. Das Ganze spielt sich ab vor dem Hintergrund des Kampfes zwischen Neutralisten und zum Kriegseintritt Italiens entschiedenen sogenannten Interventisten oder Interventionisten. Letztere berufen sich auf diese Bankgründung, indem sie behaupten, dies ist die erste italienische Bank, die wirklich ganz italienisch ist, was nun schlicht nicht stimmt, weil eben auch französisches Kapital beteiligt ist. Aber Hauptsache, man bezeichnet sich eben als Banca Italianissima und versucht auf diese Weise, die beiden führenden Banken zu verdrängen, insbesondere die Banca Commerciale Italiana, der eben politische Querverbindung, teils zu Recht, teils sicher in übertriebener Weise, zur neutralistischen Fraktion, zu Giolitti und seinen Anhängern vorgeworfen werden. Dies ist der, wenn Sie so wollen, historische Hintergrund, der eben dann das aggressive Vorgehen dieser Neugründung und der mit ihr verbundenen Società Ansaldo erklärt. Frau Falchero schildert dann kurz den vertikalen Aufbau dieses gigantischen Konzerns. Gigantisch ist, glaube ich, nicht übertrieben. Er wird im Laufe von 3 Jahren praktisch von der Erzbasis, die in Italien neu erschlossen wird, im Valle d'Aosta, bis praktisch zur Werftindustrie, bis zum Maschinenbau, versucht er hier eine völlig durchintegrierte neue Industrie zu schaffen, indem er neue Firmen gründet und ältere sich anschließt. Freilich in der Regel nicht auf die bereits etablierten Geschäftsverbindungen von Banca Commerciale und Credito Italiano zurückgreifen kann. Gestützt wird dieser Bankkonzern von den beiden Brüdern Perrone, die eben an der Spitze des Ansaldo-Konzerns stehen und eng mit der Banca Italiana di Sconto, quasi einer Hausbank, verbunden sind. Man spricht meistens von einer Einheit, Bank, Großkonzern. Frau Falchero schildert dann den ersten Angriff, würde man vielleicht auf Deutsch sagen, oder den ersten Versuch eines Einstiegs, Scalata, der Ansaldo-Gruppe bei der Banca Commerciale Italiana Mitte des Jahres 1918. Ich kann hier nicht auf die Einzelheiten eingehen, das können Sie genau nachlesen. Faktum ist, dass das Ganze mit einer Pattsituation endet, die das Ziel der Perone praktisch in weite Ferne rückt. Sie können die Banca Commerciale nicht angreifen, ihnen aber sozusagen als Trostpflaster das nötige Kapital verschafft, das sie sich durch die Kontrolle dieser Bank verschaffen wollten. Das wird ihnen jetzt durch Regierungsintervention, unter anderem durch den Finanzminister Nitti, auf dessen Initiative hin entsteht ein Bankenkartell, das ihnen die Mittel, die dringend benötigte Liquidität zur Verfügung stellt. Das Ganze, das heißt die Jahre 1918 bis 21, spielt sich ab vor dem schwierigen Hintergrund der ökonomischen Rekonversion, der Fragilität dieses vertikal und horizontal enorm ausgebauten Ansaldo-Konzerns und damit eben auch der Fragilität der direkt damit verbundenen Bank, der Banca Disconto, die im Grunde genommen seit ihrer Gründung permanent gegen das Prinzip der Risikostreuung verstößt, weil sie eben als Universalbank, wenn sie schon kurz- und langfristige oder mittelfristige Kredite vergibt, hier unbedingt eine Risikostreuung im Auge behalten müsste. Dieses fundamentale Prinzip wird ganz offensichtlich ständig verletzt. Frau Falquero setzt dann fort mit einer Schilderung verschiedener Initiativen der Ansaldo-Gruppe, die die Regierung ständig drängt, die Regierung Orlando zuerst, dann die Regierung Nitti, protektionistische Optionen zu ergreifen. Das reicht ein von, das geht von der Ausschließung ausländischer Produkte bis zum Abschluss eines neuen Handelsvertrages und schließt natürlich auch den Abschluss lukrativer Staatsaufträge nicht ein, denn nach dem Ende des Krieges muss die aufgebaute schwerindustrielle und verarbeitende Kapazität unter allen Umständen ausgelastet werden. Es geht dann weiter mit einem zweiten Angriff im Frühjahr 1920. Auch hier wird versucht, über die Börse, über den Aufkauf von Aktien an der Börse, sich in die Kontrolle der gegnerischen Banca Commerciale zu setzen. Diesmal haben die Gegner, das heißt also die Banca Commerciale und der zeitweise mit ihr Verbündete Agnelli von Fiat, sich den wundesten Punkt in diesem Bündnis herausgesucht, nämlich die Bank, und üben direkt Pression auf die Banca Disconto aus, indem sie ihr sagen, wenn du hier weitermachst, wir kennen deine Liquiditätssituation, dann werden wir über die zentrale Notenbank hier diese Geschichte in unserem Sinne zu einem für euch negativen Ende bringen. Also wer hier kalte Füße bekommt, ist die Bank und nicht der Industrielle. Man versucht hier Auswege zu finden durch die Schaffung intermediärer Finanzholdings, aber damit wird das Liquiditätsproblem nicht gelöst. Es wird lediglich vertagt oder auch nur verschleiert. Hier hat Frau Falquero, glaube ich, eine gute Formulierung gefunden, indem sie das nennt, Esercizi di alta acrobazia finanziaria. Finanzielle Akrobatik, wenn Sie so meinen. Und die hat in diesem Falle wirklich stattgefunden, wenn Sie sich die Vorgänge in ihren Einzelheiten anschauen. Wichtig scheint mir dann zu sein, schließlich, die Intervention der Banca d'Italia, der führenden Notenbank des Landes, im Herbst 1920, als es darum geht, die Banca Disconto vor dem Zusammenbruch zu retten und damit natürlich indirekt auch die Ansaldo-Gruppe. Das Ganze scheitert in den folgenden Monaten an der zögernden Haltung der anderen Großbanken, die natürlich kein unbedingtes Interesse haben, hier den Konkurrenten zu retten. Und wahrscheinlich, aber ich glaube, da fehlt noch der letzte Beweis, an der zögernden Haltung der Regierung. Ich glaube, das ist ein Punkt, der interessant ist, weil wir es mit Vorkriegsintervention in Verbindung bringen können, mit der Rettung der Società Bancaria Italiana im Jahre 1907, die zum Beispiel Herr Bonelli bis in die Details hinein geschildert und auch bewertet hat, oder mit der Rettung der Stahlindustrie im Jahre 1911. Beides Mal greift die zentrale Notenbank, ich nenne die Banca d'Italia hier zentrale Notenbank, obwohl sie nicht die einzige, aber sicher die führende Notenbank des Landes ist, ein auf oder zumindest mit Duldung der Regierung. Die Schlussfolgerung, die Frau Falchero hier daraus zieht, das traditionelle Bild, dass es im italienischen Kapitalismus zwischen, sagen wir mal, 1911, 12 und 1922 zwei verschiedene Linien gegeben habe, eine aggressive, nationalistische, auf Protektion ausgerichtete Linie, verkörpert durch den Ansaldo-Konzern und die Banca Italiana di Sconto, und eine eher neutralistische, auf Ausgleich ausgerichtete, am Export interessierte und mit den Exportindustrien direkt in Verbindung stehende Bank, denken Sie an entsprechende Konstruktionen für Deutschland in den 20er Jahren, diese zwei Linien scheinen Ihrer Meinung nach eine Überzeichnung des Themas zu sein. Sie meint, es habe sich nicht so verhalten. Beide hätten langfristig gesehen ähnlich geartete, aggressive Strategien verfolgt. Ich glaube, auch dies ist ein Punkt, der in der folgenden Diskussion behandelt werden könnte. Ich will mich jetzt dem Beitrag von Herrn Holt-Frerich zuwenden. Herr Holt-Frerich ist insofern mit seinem Beitrag ein Ausnahmefall und ich glaube ein wirklich lobenswerter Ausnahmefall, als er sich mit beiden Ländern beschäftigt und auch vor direkten Vergleichen nicht zurückscheut, was für ihn sicher nicht so leicht gewesen ist, weil er natürlich im italienischen Fall auf Sekundärliteratur zurückgreifen muss, die in anderen als der italienischen Sprache veröffentlicht sind. Aber ich glaube, was er hier benutzt hat, die Zahlen, die sind auch heute noch in jeder Beziehung akzeptabel, wenn wir auch über die politischen Hintergründe natürlich inzwischen anders informiert sind. Aber das ist, glaube ich, auch nicht die Stoßrichtung seines Beitrages, nicht das, was ihn hier in dieser Aussage direkt interessiert. Er definiert Italien als ein Land mit gemäßigt inflationärer Geld- und Kreditpolitik und stellt dem Deutschland als das Land mit der extremsten Hyperinflation gegenüber. Es gibt dann noch einen dritten Typ, ein Land mit praktisch minimaler Inflation, aber zu diesem Typ können wir natürlich keines dieser beiden Länder zählen. Zunächst schildert er die italienische Situation. Ich kann mich da, glaube ich, kurz fassen, schon weil eben seine Darstellung, glaube ich, sich durch besondere Prägnanz auszeichnet und, glaube ich, auch ohne weiteres sofort verarbeitet werden kann von jedem. Er weist darauf hin, dass auch in Italien während des Ersten Weltkrieges kaum Steuern eingesetzt wurden als Mittel der Kriegsfinanzierung, sondern dass es eben die Verschuldung des Staates bei Privaten und bei Banken waren. Dazu allerdings noch Kredite der Alliierten. Ich weise darauf hin, dass schon im Vertrag von London, der den Kriegseintritt Italiens sicherte, von italienischer Seite eine britische Anleihe gefordert wurde. Das wurde den Italienern dann auch gewährleistet. Eine Anleihe, von der man hoffte, dass sie den Krieg aushalten würde. Sie hat gerade gereicht, um die ersten zwei Monate zu finanzieren. ...1922 ist, was die italienische Situation betrifft, das Maximum der Verschuldung erreicht. Danach findet dann aber, und dies eben ganz im Gegensatz zu Deutschland, das seine Probleme auf andere Weise löst, auf inflationäre Weise, ein durchaus konservativer Abbau der Staatsschulden, eine Konsolidierung und dann ein allmählicher Abbau statt. Auch in Italien haben wir es mit einer erheblichen Ausweitung des Banknotenumlaufs zu tun. Ich erwähne hier nur zwei der Zahlen, die Herr Holt-Frerich angegeben hat. 1914 2,3 Milliarden, im November 1918 11,5 Milliarden Lire. Interessant ist eben, und das wird dann im Beitrag von Herrn Bonelli nochmal auftauchen, dass die Kreditvergabe, die Ausweitung der Geldmenge überhaupt, nicht mit dem Waffenstillstand endet, sondern dass es eben weitergeht, dass dieser Kreditvergabe und damit natürlich auch der Notenumlauf im folgenden Jahr und dann erst 1920 ihren Höhepunkt erreicht. Der Notenumlauf 1920, die Kreditvergabe 1919. Ab Ende 1921 hat sich dann der Notenumlauf auf hohem Niveau stabilisiert. Die Entwertung der Lira war bei Kriegsende wesentlich geringer als der effektive Kaufkraftschwund. Und dies, und ich glaube, da sind sich alle einig, das taucht auch in den anderen Beiträgen auf, ist zurückzuführen auf eine, wie man sagen, relativ erfolgreiche Devisenbewirtschaftung durch das Ufficio dei Cambi. Sobald aber diese strikte Reglementierung gelockert wird, setzt die Abwertung in außerordentlich raschem Ausmaße ein und erreicht Ende 1920 ihren Höhepunkt. Tendenziell, dies ist die Aussage von Herrn Holz-Rehrig, folgt die Wechselkursentwicklung dem Geldumlauf. Herr Holz-Rehrig wendet sich dann der deutschen Entwicklung zu und schildert zunächst detailliert die Mechanismen der Geldschöpfungskapazität der Reichsbank, auf die ich hier, glaube ich, nicht im Einzelnen einzugehen brauche. Nennt auch hier den Fall der unzureichenden Kriegsfinanzierung über Steuern. Das lässt sich oder soll politisch nicht durchgesetzt werden. Den enormen Anstieg der Reichsschuld und damit der Zinslast. Ich glaube, da hat er einige ganz eindrucksvolle Beispiele uns vorgeführt. Auch im deutschen Fall findet nach Kriegsende, also nach dem Waffenstillstand, ein weiterer Anstieg der Schuldenlast statt. Unter anderem eben deshalb, weil sich, und dies vor allem ab Beginn des Jahres 1922, keine Anleihen mehr beim Publikum unterbringen lassen. Der Inflationsverdacht, die Flucht aus dem Geld in die sogenannten Sachwerte, soweit dies überhaupt noch möglich war, war also schon so massiv, dass keiner mehr hier geneigt war, Staatsschulden zu übernehmen. Er gibt dann einige Daten zur Geldbasis. Ich will hier nur drei Daten nennen, die eben diesen enormen inflationären Prozess demonstrieren können. Die Geldbasis belief sich 1913 auf 7,2 Milliarden Mark, 1919 auf 63,6 und 1921 auf 148,9 Milliarden. Danach, im Zeichen der Hyperinflation, glaube ich, werden die Zahlen dann schlicht unrealistisch. Die Nullen können wir überhaupt nicht mehr ausdrücken. Was die Preisentwicklung betrifft, so lässt sich, abgesehen von der Kriegszeit, in der sie natürlich ihren Anfang nimmt, ein erster starker Inflationsschub im Sommer 1919 feststellen, der bis Frühjahr 1920 weiterläuft. Danach, und das ist, glaube ich, ganz interessant, eine Periode der relativen Stabilität, eine erneut beschleunigte Inflation ab Mitte 1921, die dann Mitte des folgenden Jahres in die Hyperinflation umkippt, wie Herr Holz-Rehrig sagt. Er erwähnt dann noch eben die Sonderkonjunktur, diese rege Wirtschaftstätigkeit der Jahre 1921-22 und führt diese nicht zuletzt, und ich glaube, da ist er uns allerdings in der Diskussion noch einige Antworten schuldig, auf den inflationären Prozess zurück. Auf diesen genauen Prozess, das hätte ich doch ganz gern nochmal etwas näher aus seinem berufenen Munde gehört. Zum Schluss zieht er einen Vergleich zwischen Deutschland und Italien. nennt Italien ein ab 1920 gelungenes Beispiel an tendenzieller Stabilisierung. Ich weise darauf hin, dass man in Italien von Stabilisierung erst sehr viel später redet, aber wenn er von tendenzieller redet, hat er sich aus diesem Problem, mit diesem Problem natürlich schon auseinandergesetzt und führt die Reparationslast als wesentlichen Destabilisierungsfaktor für die deutsche Situation ins Feld. Wobei er, glaube ich, offen lässt, das führt er aber natürlich in seiner großen Monographie detailliert aus, inwieweit hier eben vor allem psychologische Faktoren eine Rolle gespielt haben. Soweit zum Beitrag von Herrn Holz-Drehrich. Ich möchte jetzt kurz auf den Beitrag von Herrn Frascani zu sprechen kommen. Herr Frascani leitet sein Referat ein mit einigen Überlegungen zum Problem des organisierten Kapitalismus, der Debatte, die sich da entsponnen hat. Ich glaube, da sollten wir unbedingt in der Diskussion darauf zurückkommen. Und zwar eben anhand des deutschen und des italienischen, vor allem auch des italienischen Beispiels. Und geht dann über zu einer Analyse, Herr Henschel notiert sich das sicher, weil er da kritische Bemerkungen zu machen hat, und geht dann über zu einer Analyse der Wirtschaftspolitik des Kabinetts Nitti und zeigt die außerordentliche Besorgnis der Wirtschaftspolitik Nittis wegen der Absicherung der sogenannten außenwirtschaftlichen Flanke. Nitti hat also versucht, alliierte Kredite ins Land zu bekommen. Ein Versuch, der, muss man nachträglich feststellen, im Wesentlichen fehlgeschlagen ist. Er nennt dann die Vorstellungen eines neuen Programms staatlicher Intervention, Dinge, die auch in anderen Referaten schon zumindest beiläufig immer wieder erwähnt werden. Vorstellungen, die schon in der Zeit Nittis als Finanzminister während des Krieges aufgekommen sind und später dann eben ihre Realisierung nicht erfahren haben. Zum Beispiel ein Programm staatlicher Intervention im Sektor der Rohstoffbewirtschaftung, einer staatlichen Kontrolle über die Elektrizitätsindustrie, das ist eine alte Lieblingsidee von Nitti, und einer schlichter Rolle des Staates. Hier, wenn ich das recht verstanden habe, weniger im Verhältnis zwischen Gewerkschaften und Unternehmen als, und das ist typisch für die Situation Italiens zwischen 1919 und 1922, im Verhältnis zwischen den Großunternehmen. Dieses Programm, die Durchsetzung dieses Programms scheitert letzten Endes am Widerstand großindustrieller Gruppen, denen es im Mai 1919 bereits gelungen war, zusammen mit den Notenbanken, die hier keineswegs als verlängerter Arm der Regierung fungieren, das italienische Devisenkontrollinstrument in ihre Hände zu bekommen. Darüber würde ich auch ganz gern mehr wissen, wie das nun konkret funktioniert hat. Vielleicht kann uns Herr Frascani darüber im Anschluss noch was berichten. Dieses Devisenkontrollinstrument wurde dann von dieser Seite zu Waren- und Devisenspekulationen ausgenutzt. Nittis Wirtschaftspolitik scheitert endgültig Anfang 1920, nicht zuletzt, weil dieser Wirtschaftspolitik die Devisenkontrolle entgleitet und weil es nicht zur dringend benötigten Gewährung von Krediten seitens der Alliierten, vor allem seitens der Amerikaner, gekommen ist. Auf dem Gebiet der Fiskalpolitik deuten sich erste partielle Erfolge an. Ein zweiter Schwerpunkt der Darstellung von Herrn Frascani, und das scheint mir ein wichtiges Argument zu sein, ist seine Beurteilung der Leistung der Staatsbürokratie. Wenn Sie sich erinnern, hat Frau Zamagni hier schon mal darauf hingewiesen in der Diskussion, war glaube ich gestern Nachmittag. Und Herrn Frascani, glaube ich, gelingt es in verschiedenen Einzelfällen, durchaus überzeugend zu zeigen, wie lange es dauert, bis Gesetzesinitiativen nicht das Parlament passiert haben, da könnte man es noch verstehen in einem sich zumindest parlamentarisch verstehenden System, das dies Monate beansprucht, aber eben von der Umsetzung der reinen Gesetzgebung in die wirtschaftspolitische Tat, was sich natürlich bei fiskalischen Maßnahmen mit ihrem Ankündigungseffekt unter Umständen fatal auswirken kann, weil sie eben zum konjunkturell ungünstigsten Zeitpunkt greifen, weil die betroffenen Wirtschaftssubjekte längst vorher disponiert haben und auf diese Weise die erhoffte Wirkung teilweise oder völlig ausbleibt. Er nennt dann Beispiele, andere Beispiele, in denen dies fehlgeschlagen ist, zum Beispiel das Projekt der Einführung von Namensaktien, das ja unter Nitti dann nicht geglückt ist, also die Nominativität dei Titoli, das sollte die Spekulation eindämmen und der Versuch, die staatliche Verschuldung umzuschulden und zu konsolidieren. Im letzten Teil seiner Darstellung versucht Herr Frascani aufzuzeigen, dass es bei einer Bewertung der Interventionsmaßnahmen der italienischen Regierung im Ersten Weltkrieg und vor allem in der unmittelbaren Nachkriegszeit nicht mehr darum geht, bestimmte Branchen lediglich durch Zollpolitik zu schützen oder ihr Aufträge zu geben, beispielsweise Aufträge für rollendes Material an die Eisenbahn, sondern ganze Branchen durch direkte Intervention, durch finanzielle Stützungsmaßnahmen vor dem Untergang zu bewahren. Er schildert dann eines der Instrumente, das Consorzio Pubblico per le Sovvenzioni Industriali, 1915 gegründet und im Frühjahr 1922 wesentlich ausgebaut, durch direkten Einsatz Frascani, die sich diesem Problembereich gewidmet haben, und stellt dann in durchaus abstrakter Form zwei mögliche Modelle vor für das Verhalten, für die monetäre Politik Italiens im Krieg, in den Kriegsjahren und in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Was die Kriegsjahre betrifft, zeigt er ein mögliches Modell, das Schatzamt, also das Ministero del Tesoro, kreiert, um die enormen Kriegsausgaben finanzieren zu können, Liquidität in der gesamten Volkswirtschaft. Diese Liquidität fließt den Rüstungsunternehmen und indirekt auch den anderen Unternehmen zu und sorgt für eine hohe Selbstfinanzierungsquote der Unternehmen, die damit ihre Abhängigkeit von den Großbanken zumindest vorübergehend verringern können. Kredite abbauen, vor allem die schwebende Schuld verringern. Auf diese Weise, in den Worten von Herrn Bonelli, wird der Krieg zum Geschäft, das der Staat finanziert. Zugleich, und das scheint mir ein ganz entscheidender Punkt zu sein, wird die intermediäre Rolle der Notenbanken, insbesondere eben der Banca d'Italia, stark reduziert. Die Banca d'Italia wird von sich aus nur noch in geringem Maße initiativ. Sie transformiert nur noch sowieso vorhandene Liquidität in mehr oder weniger fundierte, also mehr oder weniger kurz- oder mittel- oder langfristige Staatsverschuldung. Auch in Italien ist wie in all den am Krieg beteiligten Ländern in regelmäßigen Abständen zur Zeichnung einer der neuen Staatsanleihen aufgerufen worden und dies wurde natürlich wie überall mit patriotischen Motiven mehr oder weniger erfolgreich schmackhaft gemacht. Die Banca d'Italia wird auch an der Devisenbewirtschaftung in den letzten beiden Kriegsjahren beteiligt. Aber auch diese Rolle ist eher passiv, denn die Masse der Devisen, vor allem eben die alliierten Anleihen, die das enorme Zahlungsbilanzdefizit zu decken haben, fließen ohne ihr direktes Zutun ins Land, die kommen eben durch direkte Verhandlungen von Regierung zu Regierung oder von Regierung zu ausländischen Banken zustande. Dieser Mechanismus kann auch eben deshalb funktionieren und dem System eine relative Stabilität verleihen, weil im Inland ein gigantischer Zwangssparprozess eingesetzt hat, wie in praktisch allen Ländern. Das heißt, Kaufkraft wird zurückgestaut durch Preiskontrollen, durch Einkommenskontrollen, allerdings nicht durch Gewinnkontrollen. Das hat man wie überall ohne großen Erfolg versucht. Soweit zum Bonellischen Modell der Kriegsjahre. Wir haben dann für die Nachkriegszeit, die unmittelbare Nachkriegszeit vor allem, das Jahr 1919-20, einen Versuch, ebenfalls diese Vorgänge bewusst schematischer Art und Weise zu erklären. Er schildert dann, wie die verbreiteten Normalisierungserwartungen, also der Zustand zum goldenen Vorkriegszustand, das taucht ja sehr in der Diskussion immer wieder aufgetaucht, das waren Vorstellungen, die nicht nur die Devisensituation beeinflusst haben, also die Vorstellung, dass man zur alten Parität zurückkehrt, sondern auch was Preise, was Löhne und was überhaupt staatliches Interventionsverhalten betrifft. Diese Normalisierungserwartungen werden vom Staat und von den Notenbanken zunächst nicht ausgenutzt, um die vorhandene überschüssige Liquidität zu reduzieren, indem man den Leuten eben erneut vorteilhafte Anleihen, meinethalben indexiert, angeboten hat oder indem man fiskalische Maßnahmen eingeführt hat, also die Kriegsgewinne wegsteuerte. Also insofern würde ich sagen, gibt Bonelli der italienischen Wirtschaftspolitik der unmittelbaren Nachkriegszeit der ersten 6 bis 8 Monate eine ausgesprochen schlechte Note. Er glaubt, dass hier wirklich entscheidende Weichen zu spät gestellt wurden, dass wichtige Chancen versäumt worden sind. Auch Bonaldo Stringer, Generalgouverneur der Banca d'Italia, der im Kabinett Orlando als Nachfolger Nittis Schatzminister wird, war hier nicht sonderlich erfolgreich, obwohl es ihm gelang, gerade zu Ende des Krieges noch einige Auslandsanleihen an Land zu ziehen. Einen schweren Schock hat dann die überstürzte Freigabe des Lira-Kurses im Jahre 1919, im Frühjahr und Sommer, ausgelöst. Das haben wir schon gehört im anderen Zusammenhang. Es setzte dann eine Spekulation auf Waren- und Devisenmärkten ein. Und gleichzeitig eine verstärkte Kreditnachfrage von Privaten und Unternehmen im Sommer 1919. Bonelli nennt hier vor allem kleine und mittlere Unternehmen und glaubt, dass sie vor allem den Boom des Jahres 1920 mit ausgelöst haben. Glaube ich, ein interessanter Gesichtspunkt. Schade, dass wir ihn hier eben nicht direkt fragen können. Vielleicht steht dahinter die Vermutung, dass die Großunternehmen solche Liquiditätsprobleme hatten in diesem Moment, dass sie eben vorsichtiger agieren mussten. Aber das ist wirklich nur eine Hypothese, die nicht unbedingt zutreffen muss. Er verweist dann auf Probleme der internationalen Devisenspekulation, das heißt den kurzfristigen Export italienischen Kapitals, der aber gleichzeitig, wenn Sie die deutschen diplomatischen Akten studieren, angeblich 1921 schon durch den kurzfristigen Import deutschen Kapitals vielleicht sogar kompensiert worden ist. Aber das eine war eben 1919, das andere 1921 und kurzfristig bedeutet ja nicht länger als ein Jahr. Insofern will ich hier jetzt nicht eine Gleichzeitigkeit herstellen, die wahrscheinlich aus der Luft gegriffen wäre. Die zunehmende Bedrängnis der Notenbanken, ständige Kreditnachfrage, Anheizung des Booms, führt dann im Sommer 1919 zu einem weiteren Liquiditätsstoß. Das heißt, es wird, und das haben wir schon bei Herrn Holz-Frerich und zu anderen Gelegenheiten gehört, es wird die Geldmenge nochmals entscheidend ausgeweitet. Und hier eine Chance verpasst, wirklich zu konsolidieren. Es gelingt zwar, eine große Anleihe unterzubringen, aber gemessen an der gesamten Geldmenge war diese Anleihe wahrscheinlich völlig unzureichend. Soweit die, glaube ich, die Kernthesen von Herrn Bonelli, der damit schließt, und das ist nun, glaube ich, nicht verwunderlich, dass es eben einer sehr viel genaueren und detaillierteren Analyse dieser Inflation in Italien der Nachkriegszeit bedürfe und dass die bisher vorhandenen Studien, eben nun dieser kurze Beitrag und die ausführliche Arbeit von Herrn Frascani, das Problem zwar zunächst mal in seinen strukturellen Gegebenheiten offengelegt haben, aber dass es jetzt eben wirklich der Teamarbeit bedürfte, um dieses noch weiter zu klären und auszubauen. So, das wären also jetzt die 5 Beiträge. Ich würde vorschlagen, dass ich jetzt vielleicht zu einzelnen Beiträgen ganz kurz diese Problembereiche nochmals kläre und dass dann jeder der 4 Kollegen Stellung nimmt und dass wir dann eine Pause machen. Nur damit Sie nicht jetzt schon den Mut verlieren. Was das Referat von Herrn Henschel betrifft, glaube ich, wäre es sicher nützlich und einige der Teilnehmer hier könnten dazu bestimmt auch einen wichtigen Beitrag leisten, einmal die italienische Situation, die italienische Außenhandelssituation der Jahre 1919 bis zur Stabilisierung 25, 26, 27 darzulegen. Das scheint mir immerhin ein wichtiger Anknüpfungspunkt, abgesehen von Spezialfragen, die sich natürlich im Zusammenhang mit Herrn Henschels Darstellung ergeben werden. Was die Thesen von Frau Falchero betrifft, aber auch, glaube ich, den Beitrag von Herrn Frascani, fände ich es interessant, wenn man sich einmal auseinandersetzen würde mit der neuen Qualität, die der staatlichen Intervention in Italien meines Erachtens ab 1907-11 zukommt. Einer Intervention, die eben in diesem Falle, gut, wir haben gehört von Frau Zamagni völlig zu Recht, Italien ist ein rückständiges Land, ein unterentwickeltes Land. Aber was dieses betrifft, den Zeitpunkt und die Qualität dieser Intervention seitens der zentralen Notenbank, glaube ich, dass Italien hier eine Entwicklung vorweggenommen hat, die in anderen Staaten sehr viel später erst eingetroffen ist. Wo haben Sie, in welchem Land vor dem Ersten Weltkrieg, die Intervention einer zentralen Notenbank, die dazu dienen soll, gesamte Branchen oder Konzerne vor dem internationalen, nicht nur dem nationalen Verdrängungswettbewerb zu schützen, indem man eben hier den nötigen finanziellen Beistand gibt. Das Ganze wird dann nach Kriegsende zu wiederholen versucht, schlägt aber in einigen Fällen fehl. Wir haben es gesehen hier an diesem konkreten Beispiel, Banca Italiana di Sconto, ein Saldo-Konzern. Hier schlägt es wahrscheinlich fehl, weil eben schlicht der Wille des Staates hier einzugreifen gefehlt hat. Es wären natürlich auch ganz andere Summen erforderlich gewesen, ist gar keine Frage. Und weil die konkurrierende Gruppe sich in diesem Falle durchsetzen konnte. Aber darüber, glaube ich, müsste man diskutieren. Wenn man also, um jetzt Herrn Frascanis Anregung aufzugreifen, vom organisierten Kapitalismus spricht, sein Wort, das man ja inzwischen nicht mehr so gerne in den Mund nimmt. Man sollte es aber trotzdem tun, finde ich. dann sollte man diesen Begriff präzisieren. Als Begriff an sich gefällt er, das ist jetzt nun ein ganz persönliches Urteil, gefällt er mir nicht, weil er ausgeht von einer Definition Hilferdings, die was ganz anderes gemeint hat. Aber ob wir jetzt von einer neuen Qualität der staatlichen Intervention reden oder von, was weiß ich, von einem vermachteten Kapitalismus, völlig gleichgültig. Ich glaube, dass hier ein neues Stadium, eine neue Etappe erreicht ist, dies zumindest sollte klar stehen und hinterher kann man für das Kind einen Namen finden. Ich selbst hätte in keinem Fall den Ehrgeiz, diesen eingefahrenen Begriff jetzt zu ersetzen. Das kommt mir ziemlich vergeblich vor. Aber man sollte zumindest wissen, worüber man diskutiert und dieses dann auch begrifflich festmachen. Was Herrn Holt-Frerichs Beitrag betrifft, glaube ich, dass einige der Probleme in der Diskussion der letzten Tage schon aufgetaucht sind. Herr Henschel hat in seinem Beitrag an einer Stelle, was vor allem die Bedeutung des Außenhandels, des deutsch-amerikanischen Außenhandels betrifft, massive Vorbehalte an der Holt-Frerichschen These von der deutschen Lokomotivenfunktion geäußert. Ich glaube, das wäre ein Punkt, an dem zumindest in diesem Bereich einzusteigen wäre. So viel also von meiner Seite. Ich gebe jetzt gern das Wort zunächst an Frau Falkero, wenn sie es wünscht. Io cercherò di essere ancora una volta estremamente breve. Credo che questa qualità dell'intervento statale sia un punto importante, ma che vada anche letta ancora una volta nell'ambito di uno scontro tra due linee del capitalismo italiano. Non è un caso, secondo me, che l'intervento dello Stato, che nel 1907 aveva salvato la società bancaria italiana, nel 1911 era intervenuto in difesa della siderurgia e dell'IVA in particolare, dicevo, non è un caso che alla fine del 21, di fronte alla ipotesi secondo me voluta, del crollo di uno dei più grossi istituti di credito italiani, io ricordo brevissimamente, il gruppo Banca Italiana di Sconto e Ansaldo alla fine del 1920 era presente nel 30% delle imprese italiane, con un capitale che raggiungeva appunto il 30% del capitale complessivamente investito in Italia, che non era poco a mio modo di vedere. Ecco, di fronte a un'ipotesi di crollo di questo istituto, lo Stato, la Banca d'Italia e il governo si astengono. Perché si astengono? Bene, io credo che la soluzione sia abbastanza semplice. Si astengono perché lo scontro esistente tra queste due linee del capitalismo era arrivato a un punto talmente alto in cui una delle due doveva assolutamente venire addirittura distrutta, smembrata. Quello che succederà al gruppo Banca Italiana di Sconto e Ansaldo sarà proprio questo, che verrà smembrata e i brandelli saranno poi redistribuiti tra gli avversari, la Comit, il Credito Italiano, la Fiat, e in parte anche tra avversari esteri. Una parte dell'Ansaldo va non a caso la Congio, una parte delle partecipazioni elettriche va invece a contribuire a fare la grandezza di un Giacinto Motta, di una Edison. Ecco, pochi mesi dopo, questa sarà una polemica non a caso sollevata dai dirigenti dell'Ansaldo e della Sconto, pochi mesi dopo l'atteggiamento nei confronti del Banco di Roma da parte del governo sarà completamente diverso, perché il Banco di Roma invece verrà salvato con l'intervento dello Stato e con l'intervento della Banca d'Italia. Ecco, detto questo, sull'intervento statale, non mi pare di aver poi accreditato questa ipotesi di un'Italia particolarmente sviluppata dal punto di vista dell'interventismo statale. Temo che si tratti ancora una volta di uno scontro all'interno di gilde, se vogliamo, finanziarie. C'è però a monte un problema che secondo me va affrontato, cioè il fallimento della politica del governo Nitti nel primo dopoguerra, che era in sostanza una politica che raccoglieva una grossa parte delle aspirazioni, una linea del capitalismo che vedeva l'Italia non necessariamente come ultima della classe, ma che sperava in fondo nella possibilità di entrare in qualche modo nel novo delle grandi potenze a tutto diritto. Ecco, questo fallimento secondo me va sottoposto ad un'analisi un po' più dettagliata che non quella che dice semplicemente beh, così era e così doveva continuare ad essere, perché si scontra non soltanto con le esigenze di capitalismi molto più avanzati quali erano quelli della Gran Bretagna, della Francia, degli stessi Stati Uniti entro certi limiti, ma si scontra anche con dei condizionamenti interni del capitalismo italiano, condizionamenti che provenivano appunto da rapporti molto stretti con i gruppi finanziari dominanti in altri paesi. Rapporti che a volte, secondo me, sono stati anche di impedimento nel realizzare e nell'imporre obiettivi di politica estera all'Italia e anche di politica interna. Chiedo il professor Frascani di intervenire adesso. Ma io innanzitutto vorrei chiarire, in relazione alle osservazioni che faceva poco fa il professor Hertner, il particolare tipo di impostazione di questa mia relazione. In realtà questa relazione presuppone un lavoro più ampio sull'intera politica finanziaria del dopoguerra, sul quale io non ho ritenuto di dover tornare, e mi sono invece posto il problema di passare dalla storia dei fatti economici a una storia delle interpretazioni. Probabilmente questo tentativo non è riuscito, ma di qui la provocazione del concetto di capitalismo organizzato, che probabilmente è datato nell'ambito della storiografia tedesca, ma che non è stato nemmeno discusso né preso in considerazione dalla storiografia economica italiana, nonostante che ben due interventi, quello di Selling e quell'altro poi anche in una certa misura dello stesso Hertner, avessero posto il problema di inquadrare la storia dell'economia italiana tra i primi decenni del secolo e gli anni venti in questa categoria. E qui chiarisco subito che io arrivo poi alla conclusione che per l'Italia non si può certamente parlare di questa, non può essere certamente essere applicato questo concetto come è stato riferito per la Germania, ma che invece bisogna fare uno sforzo, e di qui mi ricollego alle indicazioni di Hertner, per mettere in evidenza una particolare qualità dell'intervento pubblico che riguarda i rapporti appunto Stato, intermediari finanziari e gruppi bancari, che diviene una originalità del caso italiano. Questo particolare assetto dei rapporti tra le istituzioni finanziarie pubbliche e le istituzioni finanziarie private fu messo in luce una decina di anni fa, perlomeno, da Franco Bonelli in un articolo sul meccanismo di finanziamento industriale italiano, dove Bonelli faceva osservare che le possibilità di espansione del sistema industriale erano legate alle periodiche ritrazioni sul mercato finanziario dell'indebitamento pubblico, cioè dell'andamento della finanza pubblica. In parole povere, in una situazione di poverissimo mercato finanziario, la fortuna dell'industria privata e della sua crescita era legata al fatto che lo Stato ritirasse sul mercato finanziario, diciamo, le sue domande di finanziamento. Ebbene, le vicende del primo dopoguerra e della guerra ripropongono in una maniera macroscopica questa problematica. Io ho studiato la congiuntura finanziaria del 19-22, cercando anche di frazionarla, non tanto per ministeri, perché sono consapevole che questo tipo di datazione è assurda, quanto in relazione al ciclo economico e appunto in relazione a alcune date precise, che sono il marzo del 19, la liberalizzazione dei campi, il luglio del 1920, l'annuncio della politica economica, della politica fiscale di Giolitti, e poi l'avvento della crisi. Dicevo, ho cercato di studiare questi cicli finanziari del dopoguerra e ne ho ricavato l'impressione che le contraddizioni, appunto, dell'andamento industriale, in parole povere, l'emergere di questo ciclo inflazione-deflazione tra il 19 ed il 1922, è fortemente legato alla politica del bilancio, che significa che questa linea di continuità dall'inizio del secolo, ma forse anche dagli ultimi anni del secolo precedente, continua. Che cosa succede di nuovo in questi anni in relazione a questo assetto? Ecco, il problema secondo me è questo, e me lo chiedeva pure Hefner, e io su questo vorrei intervenire con maggiore precisione. È stato giustamente osservato da Giorgio Mori che prima del 1931 non si può parlare di nascita dello Stato industriale in Italia. Io concordo pienamente su questo tipo di impostazione, anche perché lui lo ha dimostrato con ricerche specifiche in relazione a questi anni. Vorrei però fare osservare che tra la politica dei salvataggi classica dell'età del tardo Ottocento o anche della vicenda del 1907 studiata da Bonelli e l'intervento pubblico che si mette in movimento nel 1921 con la creazione di una sezione autonoma del Consorzio per le Sovvenzioni Industriali, c'è qualche cosa di nuovo. Io lo definirei un salto qualitativo, è una mia opinione personale, si può discutere, ma c'è qualche cosa di nuovo che avviene nei rapporti tra gli assetti della finanza privata e le istituzioni finanziarie pubbliche. Perché? Perché in relazione al fallimento della Banca Italiana di Sconto si decide di immobilizzare le perdite di questo istituto nella sezione finanziaria di un istituto pubblico e si decide che da ora in poi tutte le perdite, questo avverrà anche per il Banco di Roma, di altri istituti pubblici, dovranno essere accettate da un'istituzione finanziaria pubblica. Questo comporta due conseguenze. La più importante è che la Banca d'Italia riesce in tal modo a liberarsi dal pericolosissimo peso che aveva assunto nei primi anni del dopoguerra. Tutte le immobilizzazioni della Sconto e degli altri istituti di credito le aveva ricevute la Banca d'Italia e con questo meccanismo di ingegneria finanziaria, probabilmente studiato da Stringer, la Banca d'Italia ritorna alla sua autonomia e recupera la sua libertà di azione. Ecco, la seconda prospettiva, io cito un documento del 1925 dello stesso Stringer, che era il presidente del Consorzio per le Sovvenzioni Industriali, è che questo progetto, questi interventi, almeno in relazione a un gruppo molto ristretto di tecnocrati, non si inserisce come un caso particolare, episodico, eccezionale, ma risponde, fa emergere la consapevolezza del fatto che lo Stato deve assumere in prima persona il controllo e la garanzia del meccanismo finanziario alle industrie. In parole povere, nel 1926 Stringer dice: guardate, questo istituto, cioè il Consorzio per le Sovvenzioni Industriali, sta per finire, ma probabilmente sopravviverà, perché non è il caso di chiuderlo. Ora, non facciamo qui ipotesi non fondate su fatti. Io mi sono limitato a registrare delle idee che circolavano e ho anche registrato altre cose, altre linee di continuità che riguardano una linea sottile forse che esiste tra il famoso ministero Nitti, su cui è stato detto bisogna ritornare, io sono d'accordo, e queste operazioni di ingegneria finanziaria. Cioè, gli uomini legati a Nitti, come Beneduce, per esempio, sono personaggi che in prima persona partecipano a queste operazioni di trasformazione del ruolo dell'intervento pubblico e rimarranno partecipi nel corso dell'età del fascismo e nelle operazioni che poi vedranno la nascita dell'IRI e dello Stato industriale. Di qui, chiudo perché forse sto prendendo un po' di tempo, l'ipotesi di partenza di avviare una discussione sulle interpretazioni. Francamente, passare cioè dalla storia dei fatti congiunturali a una lettura perlomeno di 20-30 anni di storia industriale e finanziaria italiana, nella quale lo stesso concetto di capitalismo organizzato può servire, nel senso che lo perdiamo, poi magari lo buttiamo, ma comunque ci deve servirci a confrontare su un'ipotesi non congiunturale. Ecco di qui la mia provocazione, che mi auguro venga a essere raccolta e discussa. Grazie.